so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer hier. Komm, süßes Kreuz, komm, süßes Kreuz, so will sagen, mein Jesu, gib es immer hier. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer hier. Ski.